Es lügen die Massen, es foltern die Dogs. Die Stimmung ist gut, die Leute sind voll. Es dröhnen Motoren, alles fliegt um die Ohren. Ballern die Knarren, alles voller Narren. Alles voller Narren. Wir marschieren, wo man sich heilert auf. Wir marschieren, wo man sich verhaut. Wir sind die Jungs, wir heilen Daten. Wir sind die Jungs, die sich überraten. Die wollen sie kommen, die Gegner sie rennen, ihre Jungs brennen. Was haben wir gelernt in dieser langen Nacht? Dieser langen Nacht. Wir marschieren, wo sich keiner traut. Wir marschieren, wo man sich verhaut. Wir sind die Jungs, der geheime Nacht.